1. ICH empfiehlt Ukansir Schwesterphobe, die als Dienerin der Gemeinde in Kentria tätig ist. 2. Bitte nehmt sie im Namen des Herrn so auf, wie es unter Heiligen angemessen ist, und unterstützt sie bei allen Angelegenheiten, in denen sie ihr Hilfe benötigt, denn sie hat vielen Menschen, einschließlich mir selbst, beistanden. 3. Grüßt Priska und Aquila, mein geschätzten Mitarbeiter im Dienst für Christus Jesus. 4. Dies beiden haben für mein Leben ihr eigenes Risiko auf sich genommen, weshalb nicht nur ich ihnen dankbar bin, sondern auch allgemeinen der Heidenvölker. 5. Grüßt ebenso die Gemeinde, die sich in ihrem Haus versammelt, so ich meinen lieben Freund Epanitas, der als erster in der Provinz Asia zum Glauben an Christus fand. 6. Übermittelt Maria mein Grüß, dass sie sich sehr intensiv für ihr Belange eingesetzt hat. 7. Grüßt Andronicus und Juniors, mein Landslut und Mitgefangenen, die unter den Aposteln hoch angesehen sind und sich bereits vor mir zu Christus bekannten. 8. Herzlich grüßen Ampliatus, den ICH im Herrn sehr schätze. 9. Grüßt Urbanus, unseren Gemeindsamen Mitarbeiter für Christus, so ich meinen lieben Stockes. 10. Grüßt Appels, dessen true zu Christus sich bewort hat, und ebenso die Angehorigen ausdem Haus des Aristobulus. 11. Grüßt meinen Landsmann Hero Dion soe die Glorbigen ausdem Haushalt des Narcissus. 12. Grüßt Tryphena und Tryphosa, die sich im Dienst für den Herrn groß Muhe geben. 13. Grüßt Rufus, den der Herr in besonderer Weise erwählt hat, und sein Mutter, die auch mir wie ein Mutter geworden ist. 14. Grüßt Asyncritus, Fliegen, Hermes, Petrobus, Hamas und die Brüder, die mit ihnen verbunden sind. 15. Grüßt Philologus und Julia, Nereus und seine Schwester Zoe Olympus und El Heiligen, die zu ihrer Gemeinschaft gehören. 16. Grüßt einander mit einem Heiligen Kuss, zu dem lassen Juke allgemeinen Christi grüßen. 17. ICH Ermann Juke Jedok, Lieb Brüder, Genor auf Diogenigen zu Octen, die Spaltungen verursachen und Hindernis gegen die Empfangene Lehr errichten, made it solche Menschen consequent. 18. Den solche Personen dienen nicht an ihrem Herrn Christus, sondern ihren eigenen Bedürfnissen, und dort schmeichelhafter Wort soe manipulative Reden torschen sie die Hasen do Arglosen. 19. Da ihr Gehorsam überall bekannt geworden ist, freu ich mich über euch, denn wunsch ich, dass weiße Seid in Besag auf das Gute, aber unberührt bleibt von allem Bosen. 20. Der Gott des Friedens wird den Satan incurs unter euren Fassen zermalmen, die nade unsears Herrn Jesus seimit euch. 21. Es grüßen euch mein Mitarbeiter Timotheus soe mein Landslut Lucius, Jason und Sosipater. 22. Auch ICH, Tertius, der ICH dicen brief im Auftrag des Herrn niedergeschrieben habe, sende euch mein herzlichen Grüß. 23. Es grüßt euch Gargius, der mein Gastgeber ist und die gesamte Gemeinde bei sich aufnimmt, so Erastus, der Stadtverwalter, und unser Bruder Quartus. 24. Die nade unsears Herrn Jesus Christus seimit euch allen. 25. Gott aber, der die Mark besitzt, euch im Einklang mit meinem Evangelium und der Botschaft von Jesus Christus zu starken, hat nun das Geheimnis enthüllt, das sie eugen Zeiten verborgen war. 26. Dieses Geheimnis ist jetzt durch die prophetischen Schriften auf Befehl des Eugen Gottes allen Volken verkündet worden, damit sie zum Gehorsam des Glaubens finden. 27. Dem all ein Weis in Gott geburt durch Jesus Christus diere in all Ewigkeit. Amen.